kann es sein, dass die Bank, auf der wir gerade sitzen, ein bisschen nass ist. Ja. Und es liegt nicht nur daran, dass ich drauf gepinkelt habe. Hey Leute! Sonst unterhalten wir uns über den ganzen Scheiß und können die nicht mehr ins Internet stellen, weil wir alle schon uns von der Seele geredet haben. Deswegen haben wir den A-Vlog entwickelt. Vielleicht gibt es schon, keine Ahnung, ich habe noch nichts davon gehört. Der Audio-Vlog. Nein, der Audio-Log. Audio-Log. Es ist nicht A-Vlog, sondern es ist A-Log. Daran musst du mich erstmal gewöhnen. Ich auch. Hast du das Video von Luna gesehen? Meinst du das, wo sie ihre Hate-Kommentare alle... Genau, und nebenbei die sexistischen Werbungen abspielt. Ey, ich fand das so super, dieses Frauen Video. Zurück in die Küche, es war so gut. Vor allem, zwischendrin habe ich gedacht, ich hätte mal erzählen müssen, wie oft die Leute Fotze geschrieben haben. Und Hure und Lutsche und willst du mich nicht ficken oder lutsch mir ein. Ja. Aber sie hat es so gut gemacht. Also ich habe voll auch bei dem Video auf Pause gemacht, um mir das ganze Kommentar durchzulesen. Das habe ich auch oft gemacht. Ich fand das richtig abgefahren. Also ich meine, ich weiß, dass viele Leute solche Kommentare bekommen. Und klar, das ist nichts Neues und das gibt es alles schon lange so. Aber trotzdem richtig heftig, wie viele sie davon bekommt. Also ich meine, bei Kelly ist es ja meistens eher so, du bist zu scharf. Ich würde gerne deine Möpse sehen, wollen wir uns mal auf den Kaffee treffen, weil ihr seid ja noch relativ... wie nennt man das? Naja, noch nicht so schlimme Sachen. Also ich meine, es ist irgendwie auch schon sexuelle Belästigung, aber es ist noch so noch erträglich. Also auf einem erträglichen Level. Ja, das heißt mehr 14-Jährige belästigen sexuell und nicht 18- bis 20-Jährige belästigen sexuell. Ja, also ich glaube halt echt, dass das bei Luna jeder alles gut ist. Ich glaube echt, dass das Kinder von 11 Jahren bis Typen Mitte 20 sind. Vor allem bei ihr ist es ja auch ganz oft dieses Thema, ob sie alle drei vögelt oder ob sie sich von Adel und Tadi gleichzeitig vögeln lässt. Das ist halt auch so. Also meine Theorie ist immer noch, dass sie was mit Adi hat. Ja, ich glaube auch, dass sie was mit Adi hat, weil im letzten Vlog hat man ja... wie er ihr so was Beinstreichelt und so, ne? Also das kann natürlich auch sein, dass sie das mit Absicht gemacht haben, ne? Um da irgendwie ein bisschen zu provozieren und so. Kann halt immer sein. Am Ende ist es halt auch natter. Und wenn sie sich von allem reinbumsen lässt, dann ist es so. Aber einfach nur, dass halt alle Leute auch so sagen, ja, das ist doch nur die Bandschlampe und so. Und ich denke mir so, ja, Frauen können halt nicht mit Männern einfach befreundet sein und sich gut mit denen verstehen. Das ist halt natürlich völlig unmöglich. So. Ja, natürlich. Es ist komplett unmöglich, dass du mit drei Kerlen in der WG lebst und es nicht von allen dreien gleichzeitig, dass du denen nicht jeden Morgen einlutscht. Ja, oder dass die Kerle sich dazu herablassen, mit einer Frau in der WG zu leben, ohne dass sie den erstmal morgens einlutscht. Genau. Ja, und dass sie nicht immer alles putzt und in der Küche steht und sowieso. Ja. Manchmal frage ich mich echt, was die Leute glauben. Vielleicht ist denen ihre Welt so, vielleicht halten die das wirklich für richtig. Vielleicht wollen sie mal einfach rumragen. Wobei, es muss ja für die irgendwie ein Stück Wahrheit dahinter stehen, wenn die das als Ventil nutzen, um Luft drauf zu lassen. Sowas kommt ja nicht, also weißt du, ich fange ja nicht an, mich über Politik aufzuregen, wenn ich sauer bin oder so, obwohl mich das gar nicht kratzt. Weißt du, das muss ja irgendwo herkommen, dass sie genau das benutzen, um Frauen beleidigen zu wollen oder so. Es ist schon arg bedenklich. Was ich halt super fand, war, dass heute im gleichen, oder war das gestern? Ich weiß nicht mehr, das Video von Kelly, wo sie darüber redet, das kam ja so im gleichen Atemzug raus. Das Video von Kelly, wo sie darüber redet, dass die Leute sie fett genannt haben. Und ich fand das ohne Scheiß. Ich habe erst gedacht, sie würde nichts dazu sagen, weil ich habe den Vlog gesehen. Ja, ich und dachte, okay, da werden viele Leute was dazu schreiben. Und das haben auch viele Leute sich dazu gemeldet. Man hat aber, als ich das Video geguckt habe, fast so noch Kommentare gesehen von wegen, lass sie in Ruhe, die hat eine wunderschöne Figur und so weiter. Da dachte ich schon so, okay, danke Leute. Ich bin also schon zu dem Zeitpunkt da, wo die Leute da angefangen haben, ihr Gehirn einzuschalten. Aber ich habe halt trotzdem darauf gewartet, dass sie sich dazu meldet, aber ich hätte es fast nicht gedacht. Ich finde es aber super. Also, als ich den Vlog gesehen habe und dieses Kleid, dachte ich mir schon so, okay, ich weiß nicht, ob das das richtige Kleid für einen Vlog ist, weil es halt dann doch schon wieder Diskussionen auslösen konnte. Aber andererseits fand ich es super mutig, weil sie da drin einfach gut aussah, fand ich. Also du hast halt gesehen, dass sie nicht perfekt mager dürr ist, aber immer noch super schlank. Ja. Und ich, also ich hatte auch so einen Moment, wo ich dachte, naja, das Kleid ist ja ganz schön freizügig, macht sie doch sonst auch nichts. Und dann dachte ich mir, das ist so ein Bullshit, Alter. Das ist einfach, ne, das ist halt ihre Entscheidung. Ich finde total toll, dass die beiden Videos so an einem Tag rauskamen, weil dann war halt, hat halt praktisch Luna diese eine Schiene bedient, wo sie halt gleich die Hate-Kommentare, also sie hat das halt auf so eine künstlerische Art und Weise wieder auseinandergenommen. Ich fand das mit diesen Werbungen so großartig im Hintergrund einfach so. Ich hab das ohne Ende gefeiert. Das war so gut, dieses Video. Und dann halt Kelly, wie sie einfach nur, sie redet halt drauf los und regt sich halt auf und sagt halt auch, also sie war halt wirklich in dem Moment, das fand ich so toll, sie hat wirklich das Selbstbewusstsein gehabt, zu sagen so, Leute, was stimmt mit euch nicht? Ich bin nicht fett. So, ich habe eine ganz normale Figur. Was stimmt bitte mit eurem Weltbild nicht? Dass sie das einfach gesagt hat. Die wenigsten hätten sich getraut, das genau so zu sagen. Und das finde ich so gut, dass sie das gemacht hat. Das sendet so eine positive Message auch an junge Mädchen, die vielleicht dann, oh mein Gott, ich habe hier einen Gramm Fett zu viel sind und eigentlich kenne ich wenige, die sagen, von sich sagen, dass sie eine gute Figur haben und damit zufrieden sind. Aber das fördert nochmal dieses Bewusstsein von, ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich bin gut so, wie ich bin und so. Ich glaube, das ist halt eine wichtige Botschaft, einfach mal sowas zu sagen. Ja, definitiv. Ja, ich finde das halt auch schön, also ne? Trotz, dass wir halt viel Fitnesswahn im Moment haben und jeder ins Fitnessstudio rennt und alles sich gesund ernähren wollen und besser aussehen wollen, herrscht halt trotzdem viel Redebedarf über Body Positivity und dass halt das am Ende nicht zählt. Also es ist schön, wenn du scharf bist und gesund bist und was weiß ich was, aber am Ende ist es auch kackegal, weil das nicht wichtig ist. So. Vor allem, es gibt auch mittlerweile so viele erfolgreiche YouTuberinnen, die nicht super schlank sind. Ja. Also, das ist ja bei Kerlen und Frauen ja immer nochmal eine ganz andere Sache. Ob du da jetzt so einen Commander Krieger hast, der halt definitiv ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, genauso wie Gronkh und Mr. Trashpack, die auch beide nicht super schlank sind, aber die kriegen dafür viel weniger Hate als YouTuberinnen, die nicht die normalen, keine Ahnung, 36, 38 haben. Ja, weil halt einfach alle Menschen viel mehr darauf konditioniert sind, Frauen nach dem Aussehen zu bewerten. Also es wollen viele nicht zugeben, dass es so ist. Klar, guckt man auch einen Typen auf der Straße an und denkt sich so, okay, der hat vielleicht ein bisschen zu viel drauf oder der ist ein bisschen zu dünn oder so. Aber das ist nicht das Hauptaugenmerk, so wie es bei Frauen ist. Ich kenne das halt einfach auch aus ehemaligen Freundeskreisen, dass Mädels halt nicht in die Freundesgruppe aufgenommen werden, weil die nicht dem Schönheitsstandard entsprechen. Was total abartig ist. Und traurig. Ich denke mir immer nur so, die Leute verpassen so viel, weißt du? Das ist einfach... Ja, ich habe damit ja selber auch genug zu kämpfen gehabt, weil ich ja jetzt nicht super schlank bin. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass es einfach, wenn Leute mich nicht akzeptieren, weil sie finden, dass ich zu dick bin oder dass ich nicht super aussehe oder, keine Ahnung, super beliebt bin, wenn Leute mich deshalb nicht toll finden, dann das ist gar sind nicht die von der Persönlichkeit überhaupt nicht wert, dass ich mich mit denen beschäftige. Ja, das ist gar nicht wert, dass man sich deswegen ärgert, weil die Leute sind so unterbemittelt. Ja. Also, denen fehlt doch einfach irgendwas in ihrer Persönlichkeit, dass sie Menschen für Sachen, die sie überhaupt, für die sie nichts können, beurteilen. Ich habe auch eine super hübsche Freundin, die ganz hat wundervolle Augen, die sind total schön, glasklar blau. Und sie regt sich immer drüber auf, wenn sie dafür Komplimente bekommt, weil sie es nicht mehr hören kann. Ja, ja. Weil sie für was Komplimente bekommt, für das sie überhaupt nichts kann. Ja. Da habe ich dann auch schon wieder großen Respekt vor, dass sie das so reflektierend sieht. Aber das ist, also keine Ahnung, also ich finde mich selbst schon schön, aber ich weiß auch, dass ich im Verhältnis zur gesamten Gesellschaft jetzt eher so normal im Mittelfeld bin. Und es ist halt trotzdem so gewesen, wenn ich in der Vergangenheit, besagter Freundeskreis, das ist der gleiche, von dem ich rede. Als ich da drin war, habe ich am Ende gemerkt, dass es nur war, weil die mich scharf fanden. Also nachdem dann jeder sein Glück bei mir versucht hat und sie gemerkt haben, dass ich von keinem von denen was wollte, dann war ich nicht mehr mit denen befreundet. So, dann haben die sich nicht mehr gewendet. Und ich dachte mir nur so, kranker Scheiß. Also es ging nicht darum, mit mir befreundet zu sein, sondern es dachte irgendeiner, dass er mit mir eine Beziehung anfangen kann. Was weiß ich was. Es ist schon echt heftig oberflächlich, weil es halt überhaupt nicht mehr um die Persönlichkeit und den Mensch dahinter geht. Ja. Wobei ich auch im Nachhinein sagen muss, dass die persönlichkeitsmäßig eh nicht so die Menschen waren, mit denen ich mich gern umgeben habe. Es war halt eher so aus der Not heraus, man wohnt auf dem Dorf, da sind eh schon nicht viele Leute. Da machst du halt mit denen, was sie da sind. So. Wie das halt so ist, wenn man jung ist. Wem sagst du das? Ja. Ich komme auch von so einem scheiß Dorf. Und wenn man nicht von Anfang an in den coolen Freundeskreisen ist, dann hast du eigentlich überhaupt keine Chance mehr, irgendwie da Anschluss zu finden. Ja. So ging es mir dann auch. Und als ich da rausgekommen bin, auf einmal hatte ich viel mehr gute Freunde oder halt zumindest auch mal so Leute, mit denen man was machen konnte, die mich einfach akzeptiert haben. Weil es nicht zu Oberflächlichkeiten in den eigenen vergangenen Freundeskreisen kommt. Es geht halt Hand in Hand. Also, ja. Es ist leider tatsächlich so. Es ist traurig, aber ich meine, es ist irgendwie klar. Es ist eine Videoplattform, es ist viel fürs Auge einfach nur. Es ist halt schade, dass sich das nicht auf die eigentliche Qualität der Videos bezieht, sondern eher auf den Menschen, der dahinter steht. Aber das ist auch, das hat sich halt auch mit dem Personenkult halt gleichzeitig so entwickelt. Dass es überhaupt jetzt Fans gibt, weil Fan ist Fanatiker. Es ist halt, sie sind Prominente. Ja. Da kann man nichts gegen sagen. Oder habe ich heute einen schönen Vlog von Honeyboy gesehen. Okay. Die macht seit neuestem ab und zu so Vlogs, wo sie einfach nur irgendwas redet. Und ich habe mir die früher echt super gerne angeguckt, mittlerweile halt eigentlich gar nicht mehr, weil ich finde, dass sie auch viel Scheiße labert oder Sachen, mit denen ich halt überhaupt nicht mitgehen kann. Wo ich mir dann immer denke, okay, ich fange dann nicht an, die Leute zu haten, weil sie sich verändert haben, sondern vielleicht habe ich mich auch einfach verändert und kann nicht mit dem Content mir angucken. Oder dass ich mir denke, so, mein Gott, was für ein Scheiß. Was aber auch voll okay ist. Ich meine, jeder verändert sich. Was ist ja nichts Schlimmes. Nee, und sie hat nämlich gemeint, dass sie auf der Gamescom nicht so schlechte, in Anführungszeichen, Erfahrungen mit ihren Fans gemacht hat, weil sie nie denen auch gesagt hat, dass sie denen was zurückgeben muss oder dass sie denen so dankbar ist, weil nur sie dafür verantwortlich sind, dass sie groß geworden ist. Sie hat halt mehr so, ich bin eine Person im Internet, die Content produziert und ihr seid meine Zuschauer. Ja. Also die hat nochmal so ein ganz anderes Verhältnis in ihrem Video gezeigt, was ich echt cool fand, weil gerade auch Hand of Blood in seinem letzten Video von der Gamescom was dazu gesagt hat, was ich auch echt schön fand. Ja. Okay, nochmal von vorne. Also bis auf die Livestreams finde ich halt, dass es halt relativ sinnlos ist, weil es ist halt eine Ecke für Leute, die halt nur den Gaming-Content wollen. Aber ich habe das ja alles in meiner normalen YouTube-App. Ja, das brauche ich ja nicht nochmal eins und so. Das ist halt, denke ich, echt eher was für Leute, die halt nur am Gaming interessiert sind, halt wie Twitch halt als eigenständige Plattform halt da ist. Als ich das erste Mal auf YouTube Gaming war, ist es mir aus Versehen passiert, weil ich einfach auf dieses Herz geklickt habe, weil ich dachte so, hey, warum ist da auf einmal ein Herz und klickt da so drauf? Auf einmal bin ich auf einer quasi ganz anderen Plattform. Ja. Und das Beste war, dann kamen ja vorgeschlagene Videos. Erstmal nur Let's Plays. Ich scroll runter, ist da das Let's Play von Michael Buchinger, wie er so ein Detektivspiel spielt und daneben ein Video von Baby. Und ich dachte mir so, what the fuck, es ist YouTube Gaming. Es war ja klar, dass irgendwas von YouTube kommen muss, weil die Rocket Beans gesagt haben, sie hören bei Twitch auf und gehen zu YouTube. Und sie haben darüber ja nicht weiter viel gesagt. So, sie meinen, ja, das werden wir auf der Gamescom launchen, weil ja dann auch auf der Gamescom offiziell wurde, dass es YouTube Gaming gibt. Ich habe mich gefragt, ob es das nur in Deutschland gibt oder auch für die Amis. Das weiß ich gar nicht. Ich denke mir schon, dass es auch für Amerikaner gedacht ist. Also, dass es für die ganze Welt ist. Die meinen, das ist nur für Deutschland. Ja, eben habe ich mir auch gedacht, aber warum launchen das dann während der Gamescom-Zeit? Die haben doch die E3. Oder ist es schon wieder nicht Publikums-YouTuber? Also vielleicht war es echt erst fertig für den Launch, halt genau zu der Zeit von der Gamescom. Das könnte halt einfach sein, dass es halt einfach gerade der Zeitpunkt war, wo die dachten, okay, wir können es jetzt rausbringen. So. Oder die haben sich halt gedacht, gut, das ist die größte Entertainment-Messe weltweit. Ja, auch mit dem größten Zuschauer und ich glaube so auch noch YouTube-Gaming-Bezug, ja, der ist da ja echt krass vorhanden einfach. Was ich mich aber auch gefragt habe, warum die Video Days während den Render Gamescom gemacht haben. Keine Ahnung, das war ja schon vor 2 Jahren so, also als die, eigentlich ist es so, weil das vorher ja einfach in der Nebenhalle von der Gamescom war. Und die haben halt praktisch einfach die Gamescom genommen, als okay, ihr könnt da jetzt auch kommen, als es halt noch klein war. Und daraufhin sind die dann halt in die längste Arena umgezogen, weil es halt in den nächsten Jahren halt schon viel zu groß wurde. Und ja, ich glaube, die haben das einfach deswegen während der Zeit gelassen, obwohl ich es auch sinnlos finde. Also ich meine, ich will da jetzt nicht hingehen, ja, das ist absolut nicht mein Programm, was da los ist, aber es ist schon irgendwie, ja, seltsam. Weil dann halt auch so viele von den YouTubern halt gleichzeitig mit zur Gamescom gehen. Und dann da auch Stress verbreiten, sozusagen. Zumal ja echt auch viele YouTuber auf der Gamescom waren, die gar nicht so viel Gaming-Bezug haben. Kenny wurde von von Activision eingeladen. Ja, stimmt. Was hat jetzt Activision genau mit Kenny zu tun? Joyce Ick hat für die Bundeswehr geworben. Ja. Also, ne, machen wir uns darüber keinen Kopf, was die YouTuber mit den einzelnen Bereichen zu tun haben. Oh, das gab doch eh so einen mega krassen, weil sie so die Hippie-Tante ist. Ja, eben. Sie ist die so ein 70er Überbleibsel, ja, so ein bisschen, ja, genau, von früher, so aus diesen die arbeitslose Schauspielerin Zeiten noch von Pong auch so ganz geil. Die ist doch von Pong, oder? Ja. Aber Joyce Ick. Ne, das fand ich ja lustig abgefuckt, hast du das Video von Flo Vlog dazu gesehen, als er sie darüber interviewen wollte? Nee, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich glaube, ich wollte es angucken, aber ich wusste, dass ich irgendwas von Flo Vlog angucken wollte. Ja, musst du machen. Aber ich wusste nicht mehr, was. Sehr interessant, weil er will sich halt die ganze Zeit mit den Standleuten darüber unterhalten und fragt halt nach und so, warum sie den Snapchat da benutzen, ob sie, ich meine, dass die Zielgruppe vielleicht ein bisschen zu jung ist, die das dann sieht und so. Und die haben halt sich ganz komisch rausgeredet und am Ende hat sie gemeint, ja, ich lasse sie nochmal mit unserem richtigen Experten darüber reden. Pressesprecher, oder? Nee, einfach nee, so Social Media Spaß, die wir mit dabei hatten. Und das ging dann ja nicht und die hatten dann ja niemanden mehr reingeschickt, dass sie ihnen dann gesagt haben, dass sie sich nicht mit ihm unterhalten wollen und so. Weil die halt, es ist halt so krass, weil die halt wissen, dass sie dabei verlieren, wenn der mit denen darüber redet. Die Hippie-Tante macht Werbung für die Bundeswehr. Ja. Welches, vor allem, was versprechen sie sich davon? Welches Publikum sie damit ansprechen? Nur weil die über 30 ist, heißt es doch nicht, dass sie ältere Zuschauer hat. Boah, die ist echt schon alt. Ja, die ist eine der ältesten mit so. Krass. Dann macht die so einen Kindergarten-Content. 10 Arten von... Ja, das ist halt richtig schlimm. Man hat halt nur so Standard-Videos. Und es ist halt echt... Also ich glaube, sie hat damit nur angefangen, weil sie halt als Schauspielerin kaum Erfolg hatte und dann halt das Geld gebraucht hat. Boah, ich rede gerade viel zu schlimm. Das geht überhaupt nicht klar mit dem Podcast. Ach, Quatsch. Nee, das, ich sehe das halt so. Und ich fand sie auch schon immer ultra fake von ihrer Art her. Und sie hat halt so mega aufgesetzt gelockt, auch in ihren Vlog- oder Realtalk-Videos, wo sie so vorgekommen ist. Also, ich glaube, sie macht das selber nicht so viel, aber halt. Sie ist halt Schauspielerin. Und, ja, auch Luke Mockridge, der ist ja auch quasi, hat sich, glaube ich, an ihr hochgezogen. Der ist sich an ihr hochgezogen. Mockridge? Ja, die hatten auch am Anfang hat die ganz viel mit Luke gemacht, bevor der angefangen hat, sein Comedy-Programm zu schreiben. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie auch was miteinander zu tun hat. Doch, die hatten sogar mit Jules und Chris einen Kanal. Snooze. Das war von denen. Also Luke hat da auf jeden Fall einer ist ausgestiegen, aber ich glaube, es ist Chris auch ausgestiegen und dann waren es halt irgendwie nur noch Jules. Ja. Luke und Jules. Vor allen Dingen auch in jeder Infobox ist der Link zu ihrer Webseite, auf der ich schon irgendwie immer, ich weiß gar nicht, warum ich da drauf geklickt habe. Aber so Schauspielinfo mit so Spielalter und welche Sprachen sie kann und wie groß sie ist und wie viel sie wiegt und so. Weil ihr Spielalter halt bei sogar 18 bis 24 liegt, aber sie eigentlich 32 ist. Ja. Dann kannst du doch keine 32-Jährige in so einer Serie oder so spielen lassen. Ja, keine Ahnung. Also in Amerika ist es ja schon üblich, dass Schauspieler eingesetzt werden für Rollen, die teilweise halt extrem viel älter sind. Gerade bei so Teenie-Sachen, aber überleg nur, ob man ihr das abkaufen würde. Also ich glaube, so Highschool-Teenager nicht. Ja, ist schon arg jung. Also. Vielleicht die Hängengebliebene, die schon 3 Jahre irgendwie... Im Prinzip ist sie das, ja. Hängengebliebene, oh, jetzt irgendwie auf YouTube seit 3 Jahren so. Die macht halt gefühlt denselben Content wie 2 16-Jährige, ja, die jetzt gerade super Fame auf YouTube sind, so. Da machen ja die Lochis kreativeren Content. Oh mein Gott, ich glaube, man hätte sich letztens richtig abgefeiert über mich. Ich wollte so von Yamtantam was nachkochen. Und also die hatten so Ofenkartoffeln mit verschiedenen Topics und so gezeigt. Genau. Und ich wollte das dann, also ich wollte nicht genau das machen, aber ich habe mir halt überlegt, so ja, Ofenkartoffel wäre mal wieder cool. Und dann habe ich halt erstmal gegoogelt, wie macht man Ofenkartoffeln? Wie lang bleiben die im Ofen und so? Ja, wie heiß muss das sein? Und dann habe ich die gemacht und habe die halt angeschnitten und dachte halt so, oh, die sind ja auch noch ganz schön fest und so. Also ab der Hälfte waren die eigentlich noch so fast roh. Und ich dachte so, oh, Alter, ich habe jetzt keinen Bock, die noch mal in den Ofen zu werfen. Ich will die einfach so essen. Und dann habe ich es halt nochmal gegessen und dann nächster Google-Sucheintrag, Kartoffelvergiftung. ab wann kann man eine Kartoffelvergiftung bekommen? Ich habe rausgefunden, ab 2,8 Kilogramm rohen, ungeschälten Kartoffeln. Also hat es wahrscheinlich da noch keine Gefahr dahingehend. Aber ich fand das einfach nur so mega lustig. Ich dachte mir so, gerade eben noch, wie macht man Ofenkartoffeln? Nächster Eintrag, Kartoffelvergiftung. Kopfskills. Over 9000. Oh, ich habe letztens halt bei Yamtamtam mit Lisa Marshmallows selber gemacht. Ja. Ich muss das unbedingt ausprobieren. Ja, das sieht so gut aus. Die waren so cute, die Wolken. Ja. Und ich dachte mir so, boah, wenn du das so silikonförmig gleich willst, dann ist es gut irgendwo. Ja, das stimmt. Hast du das mit dieser Raindrop-Cake gesehen? Auf Yamtamtam, da hat Lisa eine Raindrop-Cake gemacht. Weißt du, was das ist? Ich weiß nicht. Das ist dieser Kuchen, der einfach nur so ein Gelatine-Bobble ist, der halt so ganz rund und glatt auf dem Teller liegt und halt aus wie ein Regentropfen. Dann kannst du da halt immer einen Scheiß dran machen. So. Und das hat sie halt gemacht bei Yamtamtam. Und ich dachte mir nur so, was für ein ekliger Scheiß, ey. Das ist einfach nur ein Klumpen Gelatine, der da auf dem Teller liegt. Und der schmeckt nach gar nichts. Wie ekelhaft, ey. Ich hatte es richtig gewundert, dass sie das gemacht haben, dieses Video. Weil ich dachte mir so, okay, das ist, ein witziger Trend aus dem Internet. Aber ihr macht doch sonst geile, leckere Sachen irgendwie. Das war so. Ja, nicht, was nur hübsch aussieht. Was ich auch nicht verstehe, war so dieses, wie dekoriere ich einen Milchshake, ein Eis-Shake. Das fand ich richtig geil. Das ist von Melissa. Ja, Als sie da so krass mit Donuts und Dings. Ich fand süß, wie sie das dekoriert hat. Aber ich finde diesen Trend, okay, guck mal, das geht voll schwierig. Ich mache Vanilleeis und Milch in einen Mixer. Ja. Und danach dekoriere ich eine halbe Stunde. Ja, das ist halt im Prinzip sinnlos, aber ich fand das trotzdem geil, weil ich gehe auch mega auf diese, keine Ahnung, auf diese Milchshakes ab, die halt so krass überdekoriert sind. Ich gucke mir mal die ganzen Bilder auf Instagram und auf Pinterest von denen an. Ja, ich finde so viele Bilder, es ist schon nice. Ja. Sieht auch echt geil aus, aber ich fand es wieder einfach so ein bisschen... Ich hätte sowas jetzt gern. Hm? Ich hätte jetzt gern sowas, das wäre toll. Verdammt, wo kriegen wir jetzt einen Milchshaker? Ein Eis-Milchshake mit geiler Deko. Nein, warum haben wir darüber geredet? Vor allem, das Beste ist, diesen ganzen Teil werde ich rausschneiden. Ich hätte jetzt so gerne einen Milchshake. Dann endet dieses Gespräch so total random. Ich muss aus irgendeinem Grund gerade einfach an Teen Wolf denken. Und ich weiß nicht, wieso. Musst du jetzt daran denken? Oh mein Gott, können wir bitte kurz darüber reden? Ja, können wir tun. Hast du es dir nochmal angeguckt? Nee. Hast du weitergekommen? Nee, ich wollte, dass wir das zusammen machen. Oh, ja. Okay. Ich habe zwischendrin drüber nachgedacht, aber dann dachte ich so, nee, ohne Norina ist ich nicht dieselbe. Oh. Allein ist nur halb so lustig. Nee, aber ich musste gerade einfach an Guardians, Warriors, Healers, Virgins, Philosopher. Es war voll die falsche Reihenfolge. Es war übelst falsch. Es war so falsch. Aber ja. Virgins kommt am Ende. Ich glaub, nee, Guardians kommt am Ende. Das steht in der Mitte. Ja. Mhm. Warrior, Virgin, Philosopher, Peter. Ach nee, stimmt. Oder? Stimmt. Guardians. Das hat nur die Alda am Ende gesagt nach ihrer Rede, wo sie den Typen dann so angegangen hat. Aber am Anfang war das ja dieses Licht über den Tisch halten. Virgins, sie guckt ihn an. Du bist gemeint. Invisible Hint. Oh Gott. Das ist echt ohne Scheiß. Obwohl ich diese Szene furchtbar finde. Ich finde die furchtbar. Aber dieser eine Ausschnitt davon, das ist so witzig. Dieser Moment, wo sie dann fertig sind und nochmal beide so kurz innehalten mit dieser hässlichen UV-Lampe, ich habe es so sehr gehasst. Ja, also. Oh, ich wollte mal, dass das ganz schnell vorbeigeht, aber nein, dieser Moment, in dem sie innehalten, ist gefühlt immer länger geworden, als hätten die immer noch mal eine Sekunde länger die Hand über den Tisch gehalten. Ja. Beide aufeinander. Es war so. Oh. Ja, das macht mich innerlich so. Unruhig, verrückt, kaputt. Ich möchte laut schreien, im Wald, im Kreis rennen. Das ist das, was ich dabei immer empfinde. So ganz viel Aggression rausschreien wollen. And don't tell me you needed to be by yourself, because that's the single worst excuse ever. Das ist dann auch schon ganze Passagen mit dem. Wie ging dieses Lied das dann? Oh nee, Alter. So irgendwie, so ganz, ja, ganz grausam. Oh, und es war so, es hat so aus dieser ganzen Szene so eine Ironie draus gemacht. Nee, das ist auch schrecklich. No, the Guardians are purple. Sätze, die für immer in deinem Kopf sind. Ohne Mist, ich kann mich aber jetzt schon wieder an übelst wenig davon erinnern. Ich glaube, wir können uns das nochmal geben. Bitte warten, ich habe gerade die ganze Folge in meinem Kopf durchgespielt. Oh Gott, ich weiß, glaube ich kann viel zu viele Szenen, an die ich mir so gut erinnern kann. Das sind so, ich fühle in dieser Folge so viele Szenen, Erinnerungen, wie an ganze Serien, die ich nicht habe. Stimmt. Oh Gott. Aber ja, also sich eine Folge so oft anzugucken, ist schon hart. Also ich hatte das, glaube ich, bis jetzt nur bei irgendwelchen How I Met Your Mother-Wiederholungen im Fernsehen. Als ich das damals noch geguckt habe und das schon zum 20. Mal gefühlt lief. Und ja, also da hat es mich auch immer tierisch angepisst, wenn dann schon wieder die Folge kam. Ich dachte so, oh Gott, ich weiß halt genau, was als nächstes passiert. Und das kotzt mich so an. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Und so ging es mir halt auch in der Serie. So, oh Gott, ich weiß genau, was als nächstes kommt. Ich will einfach nicht mehr. Es gibt nichts mehr, worauf ich aufpassen kann. Das ist einfach nur so. Oh. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Auch nicht. Wir sitzen eigentlich mittlerweile draußen, auf der nassen Bank. Schneiden das sowas von. Nee, lass das mal drin. Ey. Jetzt bin ich wieder nüchtern. Das war echt geil. Das war geil. Das war wirklich geil. Danke. Du hast dir Mühe gegeben, mein Digga. Das ist das Ende des Podcasts. Mit einem Lied verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen.